Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir. Und heute Nacht haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt extreme Neigungen. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die ja die ganz spezielle Vorlieben haben, vielleicht im sexuellen Bereich, die extreme Essgewohnheiten haben, die besondere und ausgefallene extreme Hobbys haben oder sonst irgendetwas in ihrem Leben Extremes tun, was ja vielleicht so nicht der Norm entspricht und ihr selbst darüber sagt, ja, das ist schon eine extreme Neigung. Ich bin sehr gespannt auf eure Anrufe. Das Thema extreme Neigungen. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht ist Jasmin. Und Jasmin ist 22. Guten Morgen, Jasmin. Grüß Gott, Domian. Hallo. Guten Tag. So, jetzt bin ich gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, ich hoffe, du hörst mich, weil mein Netz ganz schlecht ist und wegen meinem Akzent. Ich hoffe, das klappt alles. Ja, wenn du langsam sprichst, dann verstehen wir dich. Rufst du aus der Schweiz an? Wir fangen an, der Schweiz, ich bin aus Österreich. Aus Österreich, okay, Entschuldigung. Hörst du mich wie eine Schweizerin an? Nein, ich habe es jetzt nicht so richtig genau bedacht, Entschuldigung. Ach so, nee, ist kein Problem. Aus Österreich, ja. Ein Gast aus Österreich. Ist immer willkommen bei uns, sehr gerne. Das freut mich, dass ich nicht der Einzige bin. Nein, natürlich nicht. Nein. So, der Gast aus Österreich hat auch eine extreme Neigung. Ja, ich betreibe Zoophilie. Zoophilie. Richtig, genau. Also seit ich 15 bin, habe ich Sex mit Tieren, aber ich sehe das nicht so, ich sehe die Tiere nicht als Sexobjekt, sondern als Freund. Mit welchen Tieren hast du denn Sex? Mit Hunden, Katzen und Hasen. Mit Hunden, Katzen und Hasen. Ja. Wie kann man mit Hasen Sex haben? Ja, das fragen mich viele Leute. Also beim Hasen ist das halt so, dass ich den Hasen küsse, auf den Mund küsse, ja, und den Anus küsse. Aha. Alles ein bisschen schwer zu erklären. Also du küsst ihn mit Zunge in oder am Po? Nee, ich hatte, das war ganz am Anfang mit 15 und 16, da hatte ich halt nur einen Hasen gehabt und im Nachhinein habe ich mir dann auch Hunde und Katzen besorgt und mache das jetzt eigentlich nur noch mit Hunden. Okay, dann gehen wir mal zu den Hunden. Wie viele Hunde hast du? Drei Hunde. Drei Hunde, was sind das für Hunde? Alles Labrador-Mix. Okay, die sind ja schon ganz stattliche Kerle. Kann man so sagen, ja. Sind das Weibchen oder Männchen? Das sind alles Männchen. Ja. Sind die kastriert oder nicht kastriert? Nein. Nicht kastriert? Nicht kastriert, nein. So, was machst du, was genau passiert dann zwischen dir und einem dieser Labrador-Hunde? Also ich mache das so, an meine Scheide schmier ich was mir ran, dass die Hunde daran lecken. Mhm. Und daran errege ich mich dann sozusagen. Es gibt auch manchmal Momente, wo ich die Hunde halt küsse mit der Zunge, dass ich halt meine Zunge rausstrecke und die Hunde dann auch. Mhm. Aber ich sehe diese Hunde nicht als Sexobjekt, sondern eher als Freund. Ich habe mit denen auch sehr selten Sex, weil ich in der Kindheit sehr, sehr schlechte Erinnerungen hatte. Mein Vater hat mich vergewaltigt, als ich 4 Jahre alt war. Das ging ja noch 3 Jahre lang so. Und bin dann auch anschließend im Jugendheim gekommen. Mhm. Und deswegen kann ich keine Beziehung zu einem männlichen Partner aufbauen. Und das heißt, du hattest halt auch noch keine sexuellen Erfahrungen mit einem Partner? Nein, noch nie. Noch nie. Ich hatte versucht, ähnliche Leute zu finden, so denen das selbst was passiert ist wie früher und die auch keinen männlichen beziehungsweise weiblichen Partner finden, mhm, aber das ist immer bei mir gescheitert und deswegen fühle ich mich halt zu Tieren hingezogen. Warst von klein auf an. Warst du mal verliebt in einen Menschen? Nein, noch nie. Nee. So, jetzt komme ich nochmal zurück auf die Tiere. Du sagst eigentlich, siehst du sie gar nicht als Sexualpartner, sondern als Freund. Richtig. Warum aber lässt du dann deine Scheide von einem Hund auslecken? Weil das bei mir so ist, dass ich auch sexuelle Bedürfnisse habe. Das könntest du ja alleine machen, da brauchtest du ja eigentlich keinen Hund für. Ja, aber bei mir ist das halt so, dass ich in die Hunde verliebt bin. Weil ich einen Ersatz brauche. Ich brauche halt einen Ersatz. Und alleine ist es halt, auf Deutsch gesagt, zu langweilig. Mhm. Wobei der Hund das ja höchstwahrscheinlich oder mit großer Sicherheit auch nicht als Paarungsakt oder als sexuellen Akt sieht. Nein, das ist mir klar. Also der Hund mag das auch nicht. Also ich hatte das auch schon mit vielen Hunden probiert. Viele wollen das auch nicht. Also auch wenn ich mir da was angeschmiert hatte, die hatten daran nicht geleckt. Aber jetzt mittlerweile ist das halt so, dass ich zu den Hunden eine sehr gute Beziehung aufgebaut habe. Also die 3 Hunde habe ich jetzt auch schon 3 Jahre lang. Ach so, aber du sagst, dass die das eigentlich gar nicht gerne wollen? Nein. Also denke ich mal. Aber du machst es trotzdem mit den Hunden? Ich mache es trotzdem, ja. Weil, warum? Wenn du die Hunde doch so magst und verehrst als Freunde, dann zwingt man die doch nicht dazu. Ich weiß nicht, ob sie das wollen. Es sieht aber so aus, weil sie, wenn ich mir da was dran schmier, manchmal zucken sie weg und wollen es halt nicht. Wie verhältst du dich denn dann, dass sie es doch machen? Ich genieße es. Nee, wenn die Hunde das eigentlich nicht wollen, was machst du denn dann, dass sie es doch tun? Naja, ich nehm den Kopf des Hundes und dann härte halt. Härte? Aber nicht so, dass ich den Hund wehtue. Das sind Rüden, hast du gerade gesagt. Gibt es auch weitere sexuelle Aktionen? Lässt du dich von dem Rüden begatten? Ich hatte es mal versucht, das ist aber auch schon ein bisschen her. Es hat aber nicht geklappt. Was hat da nicht geklappt? Das Begnügen. Bitte? Von hinten. Das was? Also ich hatte das mal versucht, dass ich den Penis vom Hund genommen habe und mir in die Scheide stecken wollte. Das hat nicht funktioniert. Ja, warum hat das nicht funktioniert? Weil der Hund das nicht wollte. Und da hast du ihn dann aber nicht weiter gezwungen dazu? Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre er möglicherweise auch aggressiv geworden und das wollte ich einfach nicht, weil ich zu den Hunden eigentlich ein gutes Verhältnis habe und mit den Hunden muss ich auch zusammen sein. Ich kann eigentlich ohne meine Hunde gar nicht leben. Mhm. Da möchte ich es an dem Punkt nochmal einhaken. Natürlich wird das viele Menschen abstoßen, was du erzählst. Natürlich, ja. Zunächst einfach nur abstoßen. Dann wird es sehr viele Tierfreunde geben, die sagen, wie kann die so etwas mit ihren Hunden machen, wenn sie doch angeblich ihre Hunde liebt. Ja. Und da muss ich jetzt, da schließe ich mich auch an. Wenn du die teilweise sogar zwingen musst, dich oral dazu berühren, finde ich, dass du sehr übergriffig diesen Tieren gegenüber bist. Ja, und du nutzt deine Machtstellung als Mensch und als Frauchen nutzt du aus und verstößt eigentlich gegen elementare Grundrechte eines Tieres. Das hat meine Schwester auch schon mal zu mir gesagt. Weißt du, ich glaube, wenn du hast erzählt, dass du etwas sehr Schlimmes in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt hast, das nimmt man ja ernst, das nehme ich auch sehr ernst. Und es muss auch schon sehr schlimm gewesen sein, wenn du dich überhaupt nicht an einen Menschen herantraust. Ich finde, dass du in eine Perversion degeneriert bist durch das, was dir passiert ist damals. Ich finde, dass das nicht die Lösung sein darf für dein Leben. Die Lösung für dein Leben sollte sein, dass du dich sehr intensiv psychotherapeutisch behandeln lässt. Was ist das ja? Ich war ja schon des Öfteren in einer Klinik und habe mich da medikamentös behandeln lassen. Wissen die, was du machst? Nicht direkt. Ich habe das vertuscht. Ja, siehste. Eigentlich, wenn man sowas macht, wenn man so eine Therapie macht, muss man die Hosen runterlassen. So, du hast ja jetzt auch ganz offen bei mir gesprochen. Ja, ja. Und das kannst du gegenüber einem Arzt oder einem Psychologen natürlich auch. Wenn du die freie Wahl hättest zwischen einem Freund, oder ich weiß nicht, ob du eher lesbisch orientiert bist, einer Freundin, also sagen wir zwischen einem Menschen oder einem Tier, was würdest du sagen? Was würdest du entscheiden? beides. Ich meine im Sexuellen beides. Jetzt auch. Ja, doch, schon beides. Ich fühle mich halt zu den Tierenwellen gezogen und das ist, wie gesagt, schon seit Kind auf an. Ja, aber weil es ein Machtverhältnis ist, weil du die Macht über die Tiere hast. Davon, da, so gehe ich, da, davon gehe ich aus, dass du deshalb dich hingezogen fühlst. Ich habe auch mal gehört, dass du vom Schwein die Fotze geleckt hast. Ich habe auch mal gehört, dass du vom Hund die Pisse geleckt hast. Ich? Nein. Ich mit Sicherheit nicht. Jetzt hat sie aufgelegt. Wir werden uns darum nochmal kümmern. Wir werden uns nochmal kümmern. Das wollen wir jetzt mal nicht so stehen lassen. Dann geht es weiter mit dem Dietmar. Dietmar ist 54. Guten Morgen, Dietmar. Nee, jetzt habe ich hier nicht richtig gedrückt. Hallo Dietmar, jetzt höre ich dich. Hallo. Ja, hallo. Dietmar, hi. Grüße dich. Grüß dich auch, Domian. So, extreme Neigungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat ein Bekannter da hingebracht, eigentlich zu dir hin, ja, weil er das merkt und weil er mich kennt und weil er auch einiges über mich weiß. Und der hat mich da auch angemeldet gehabt, habe ich gesagt, gut, ich bin bereit, darüber zu reden. Und zwar ist das so, muss man sagen, ich bin Single. Mhm. Und früher war ich war zweimal verheiratet, habe auch drei Kinder. Man muss ganz klar sagen, ich habe so im Laufe der Zeit festgestellt, eigentlich so die letzten 9 Jahre, wo ich Single bin, dass ich da halt Fähigkeiten habe, die andere nicht haben. Und habe dann halt auch nicht so drüber geredet mit meinem Freund, einem guten Freund von mir. Und der hat gesagt, das ist was, wenn ich das hätte, wäre ich super froh und so. Also ich muss sagen, ich habe seitdem ich erste Mal überhaupt was hatte. Jetzt rede ich so lange um heißen Brei rum. Was ist es denn? Das ist, dass ich jede Frau schaffe, zum Orgasmus zu bringen und nicht vorgespielt, wie die meisten Frauen sind ja im Endeffekt in dem Punkt die größten Schauspielerinnen. Du schaffst jede Frau zum Orgasmus zu bringen. Ja, genau. Und das muss man ganz ehrlich sagen, lebe ich auch jetzt, seitdem ich Single bin, aus halt, ne? Ja, wie machst du denn das? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jemand, wie soll ich dir erklären, ich bin ein Gefühlsmensch. Das heißt also, ich ist schon mal gut. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, und ich finde es auf der einen Seite schade, dass die Frauen das nicht haben, was die Männer haben, und ich gebe das den Frauen, das, was eigentlich jeder Mensch braucht, als Ausgleich, als glücklich werden, dass man zum Höhepunkt kommt. Aber und wie machst du das? Ich muss ganz ehrlich sagen, Gefühle ist es super schwierig, man kann sie nicht erklären. Ich massiere einfach gerne, dann merkt man im Endeffekt, wie die Partnerin relaxt, sich entspannt. Ja. Und also eine bestimmte Technik kannst du uns nicht anbieten? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle das. Gefühle ist das Einzige, was man im Leben nicht erklären kann. Entweder man fühlt es oder man fühlt es nicht. Und ich fühle auch, wenn ich also du gehst besonders sensibel an die Frauen heran. Ja. Woher weißt du denn, dass die wirklich einen Orgasmus haben? Muss ich ganz ehrlich sagen, aus vielen Verhaltensweisen und auch, muss ganz ehrlich sagen, nach einer Zeit lang haben sie es mir dann gestanden auch, aber am Anfang erstmal nicht. Am Anfang tun sie so, als ob sie gar nicht kommen, sind geschockt, dass sie überhaupt fähig sind, das zu empfinden und zu kommen. Wo sie früher dachten, sie sind frigide, kaputt als Frau und solche Sachen. Und sie reden natürlich auch mit mir über alles, weil ich bin sowas wie ein Verbündeter, bin wie eine Frau halt für sie. Mhm. Und die öffnen sich dann auch. Punkte reden, fangen die auf einmal an zu reden wie so ein Wörterbuch. Und den Orgasmus schenkst du den Frauen durch den normalen Geschlechtsverkehr? Durch Geschlechtsverkehr oder durch Streicheln oder durch Lecken. Ja. Also egal, welche Art und Weise, ja. Es klappt also auf jede Art und Weise, aber man muss, ich kann es nicht erklären, jede Frau ist anders, jede Frau reagiert ja anders. Du heißt ja unsere Sendung extreme Neigungen. Ja. Und das wäre fast ein extremes Talent, was du da hast, wenn es denn stimmt. Ja, muss ich sagen, das, was bis jetzt da gewesen ist, ich habe es auch schon mal gehabt, dass ich mit jemand dann mehrmals was hatte mit einer Frau und beim dritten Mal sagte zu mir, ich wäre ein A-Punkt-Mensch und dann sagte ich zu ihr aus, du wärst was für ein Mensch? Ein A-Punkt-Mensch. A-Punkt-Mensch. Ja, Arschloch, hätte ich bald gesagt. Ach so. Und dann sagte ich, habe ich sie angegrinst, sagt, du bist ganz schön kess dafür, dass ich der Einzige bin, der schafft, dich zum Höhepunkt zu bringen. Da sagte sie zu mir, ja, du hast recht, aber ich wollte gar nicht kommen, ich habe blockiert. Ich sag, wenn ich was Gutes tun will, dann tue ich das. Es ist ja nichts irgendwas, was ich machen möchte, das schlecht ist. Weil die Frauen brauchen das im Endeffekt genauso. Hey, du machst es ja nicht aus einer sozialen Leistung heraus. Doch, irgendwie schon. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein super schönes Gefühl, aha, wenn man nachher angelächelt wird wie ein Honiggurkenpferd. Und die Frauen sind auch dann, wenn sie gekommen sind, ganz anders. Die gehen viel leidenschaftlicher, viel wilder mit einem um. Also nicht 0815-Geschichte, wie normal ist, so in der Richtung. Ich habe das auch gemerkt, wo ich in Beziehung war. Die wollten sehr viel Sex, die Frauen. Könnte sein, Dietmar, ja, dass der eine oder andere, der uns jetzt zuhört, denkt, das ist aber ein Schwafler. Der erzählt uns hier was und hebt sich so in den Himmel. Nein, es geht mir nicht darum, mich in den Himmel zu heben. Mir macht es einfach Spaß, Frauen glücklich zu machen. Und das ist das eigentlich meine Definition. Mhm. Ich habe das auch erst gemerkt, muss ich sagen, seitdem ich nicht mehr verheiratet war, seitdem ich Single war. Hast du oft Sex zurzeit? Hast du viele Frauen? Ja, sehr viele. Ich zähle sie aber nicht. Muss man sagen, eigentlich bin ich eher derjenige, der eine Beziehung möchte, habe dann aber festgestellt, es ist nicht so super einfach, beziehungsmäßig, weil die meisten Frauen, auch wenn sie älter sind, schon viel schlechte Erfahrungen gemacht haben mit Männern, mhm, und Vorurteilen, bist du automatisch der A-Punkt sowieso 500. oder ich übertreibe mal. Du bist 54 Jahre alt, wo lernst du denn die Frauen kennen? Also ich muss sagen, unterschiedlich, manchmal im Bistro, manchmal in der Kneipe. Mhm. Ich war auch schon in, muss ich sagen, weil ich das testen wollte, ob das auch klappt bei Frauen in Clubs. Ja? Mhm. Also in Swingerclubs oder? Swingerclubs oder Saunaclubs. Ja, ach so. War ich auch also schon, bei Prostituierten? Ja. Ja. Und es funktioniert, also alle Frauen sind da gleich. Es gibt keine Unterschiede. Also du bringst dann sogar die Prostituierten, die eigentlich keinen Orgasmus haben, die meisten nicht, beim Sex, bringst du zum Orgasmus. Ja. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das war an damals, ich habe gedacht, ob es auch dabei klappt, war für mich einfach der Reiz, ob es bei allen Frauen funktionierte. Dann habe ich getestet. Und da habe ich gemerkt, es klappt also bei allen Frauen. Und sie sind natürlich am Anfang ein bisschen geschockt, weil sie das noch nie hatten. Mhm. Und dann muss man sagen, aber kuscheln solche Frauen sogar, fangen vor allem an zu kuscheln, die eigentlich gefühlsmäßig denken, sie sind schon tot. Mhm. Aber da musst du ja, wenn du so ein Reißer bist, dann musst du ja umschwärmt sein von Frauen. Ich muss dir eins sagen, jetzt speziell, was mir aufgefallen ist in Clubs oder so, die Frauen lieben einen, aber sie hassen einen, weil sie einen lieben. Dieses Gefühl habe ich gemerkt, aus einem ganz einfachen Grund, weil die machen das ja nur wegen Geld. Mhm. Und die wollen ja nicht sich verlieben, aber das automatisch funktioniert so. Und eins muss ich sagen, ist krass. Die sind richtig verrückt nach einem. Ich habe fast das Gefühl so, du kennst Alkoholsucht, ich trinke keinen Alkohol, ich rauche nicht, Drogen habe ich auch nie genommen. Und da muss man sagen, das ist fast wie eine Sucht. Die wollen dich, die wollen unbedingt, die wollen die Dietmar. Ich habe nachts um 3 Uhr Anrufe, bin heiß auf dich kommen. Die wollen Dietmar den Hengst. Nein. Ich habe so verstanden, dass es nicht mit Hengst zu tun hat. Nein. Nochmal, wie lange bist du jetzt von deiner letzten Beziehung getrennt? Eine ganze Weile, ne? 9 Jahre. 9 Jahre. Ja, oder 10 Jahre. Genau, in diesen 9 oder 10 Jahren, wie viel Affäre, oder wie viel Mal hast du eine Frau beglückt? Boah. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gezählt. Ich führe auch kein Buch, aber es sind massig. 1000, 1500, ich weiß nicht. Sag bloß. Aber dann wundert es mich wirklich, dass du so viel Nachschub immer wieder bekommst. Ich meine, so einfach ist es ja nun wirklich nicht. Und je älter man wird, desto schwieriger wird's. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin 54, aber dadurch, dass ich nie so Alkohol getrunken habe... Siehst du blendend aus. Bitte? Siehst du blendend aus. Also die Frauen, muss man sagen, wir kennen ja nicht Geschmack von den Frauen, aber bis jetzt kriege ich super viele Komplimente, bin heiß auf dich, bin verrückt, kriege halt diese WhatsApp-Mitteilungen sehr oft. Ja. Und aber du kommst dann doch auch auf deine Kosten Du hast doch dann auch einen Orgasmus, oder wie soll ja, ich verstehen? Das schon. Ich muss dir aber sagen, für mich ist in erster Linie wichtig, dass es für die Frau schön ist, dass die Frau kommt. Das geht den Frauen. Das andere ist für mich zweitrangig. Du Charmeur, das geht den Frauen runter wie Öl. Nein, aber so bin ich halt. Natürlich. Ich erzählen. ich meine, das ist natürlich auch eine gute Masche, auf sich aufmerksam zu machen, weil das hören Frauen wirklich gerne. Ja gut, aber ich mach's nicht als Masche. Ich bin Nein. einfach so, wie ich bin. Du bist ein ehrlicher Typ. Ja. Ja. Ein ehrlicher Frauenheld. Da müssen deine Beziehungen, mit denen du lange zusammen warst, müssen doch auch im siebten Himmel geschwebt sein. Weißt du, was der Nachteil ist, wenn du eine Frau schaffst, zum Orgasmus zu bringen, sind krankhaft eifersüchtig. Wenn mich eine Frau angeguckt hat, ich habe immer Schluss machen müssen. Sehr oft, so muss man sagen, wo ich verheiratet war oder in Beziehung war. Es war zwar immer lange, wo ich in Beziehung oder verheiratet war, aber die Eifersucht ist so krass, wenn mich eine Frau nur angeguckt hat, wollten sie die schlagen. Aha, ach so. Guck meinen Mann nicht mehr an, sonst hau ich dir alle Zähne aus. Und solche Sprüche gab's dann halt. Ne? Das ist dann die Schattenseite von deiner Kunst. In dem Leben ist immer so, es gibt ein super positiv, dann kommt auf der anderen Seite das Negative. Das Negative war die krankhafte Eifersucht von meinen Ex-Frauen. Okay. Also Dietmar, der fast jede Frau beglücken kann, auch die Frau, wo es noch nie geklappt hat. So kann man sagen. Ich muss sagen, ich hatte jemand gehabt, die war 38 im Club. Die hat nachher, zuerst war sie frustriert. Da lief sie rum, das reizt mich natürlich dann. Sagt, alle Männer sind scheiße, sind impotent, schaffen nicht, eine Frau zum Orgasmus zu bringen, sind alles Loser. Da habe ich gesagt, pass mal auf, wir zwei gehen jetzt mal und ich zeige dir mal, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Und so war es dann auch. Ja, ja, sagen sie alle und bla bla. Und nachher ist nichts. Ich war mit ihr im Zimmer und du merkst die Verbitterung nachher, sie ist heftig gekommen. Ja? Ja, die Verbitterung nachher sagte sie zu mir, du hast das drauf, aber so richtig hart. Da habe ich gesagt, so aus Spaß, ich sage, alle Männer haben es drauf. Nee, sagt sie, nur du hast es drauf. Und die macht den Job schon 20 Jahre oder über 20 Jahre. Was willst du mehr hören, Dietmar? Was willst du mehr? Ja, das Problem ist, eigentlich bin ich ein Beziehungsmensch und nicht das, was ich jetzt eigentlich mache. Ja, aber das muss man ganz klar sagen. Aber du bist ja nicht in der Beziehung. Nein. Dann wünsche ich dir bald mal wieder eine Beziehung, Dietmar. Wünsche mir auch. Ja, alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf. Gerne, gerne. Auf Wiederhören. Wünsche dir auch alles Gute. Dankeschön, tschüss. Ciao. Jo, ciao, tschüssi. 0800 220 50 50, unser Thema extreme Neigungen. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr spezielle Vorlieben habt oder vielleicht auch etwas besonders gut könnt, so wie der Dietmar das gerade beschrieben hat. Oder vielleicht habt ihr extreme Essgewohnheiten, extreme Hobbys, was auch immer. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und hier ist Andi. Andi ist 23. Guten Morgen, Andi. Ja, hi Jürgen. Hi Andi. Schön, dass du da bist. Ja. So. Also bei mir ist das Thema extremes Hobby. Extremer Fan und somit ein extremes Hobby. Ganz genau. Von wem bist du extremer Fan? Von der Metalband Slipknot. Muss ich die kennen? Die sind sehr berühmt, ja, aber... Ich bin Metal, ist überhaupt gar nicht so mein Ding. Ja. Aber ist eine große, ist eine sehr berühmte und sehr erfolgreiche, weltbekannte Band? Ja, ja, sehr, sehr, sehr, sehr groß, ja. Ja. Die gibt's seit 1997 und die sind immer noch am Touren. Warum bist du so ein großer Fan von denen? Also, das war damals 2000 und wann waren das? 7. Da war ich ungefähr 15 Jahre alt. Und da hat ein Schulkamerad mir damals eine CD gegeben. Hier, guck mal rein. Ich gucke auf dieses Cover. 9 Leute maskiert. Maskiert? Haben alle unterschiedliche Masken, horrormäßig. Und das fand ich schon sehr cool so. Und dann habe ich mir die CD reingeschmissen und war sofort verliebt in diese Band. Warst du denn vorher schon auch so auf dem Trip eher härtere Rockmusik? Das ist das Lustige daran. Ein Tag davor, also ich habe davor so Hip-Hop gehört. Und ein Tag davor hat ein Kumpel mir einen MP3-Player voll mit Hip-Hop-Musik gegeben. Habe ich mir das durchgehört, fand das auch cool. Und genau am nächsten Tag kam diese CD an. Und seitdem höre ich nur noch Metal. Und das war dein Erweckungserlebnis quasi? Ja, ganz genau. Und die haben mich dann 15, Pubertät und alles scheiße. Und da haben die mich begleitet. Harte Musik, Grölen und was weiß ich was. Und da konnte man seinen Frust abbauen und deswegen haben die, diese Band mich so fasziniert. Ne? Hat dich denn diese Band auch überhaupt in diesen Bereich reingezogen oder bist du nur Fan von dieser Band? Nein. Ich höre eigentlich auch so punkmäßig oder ja, also Metal höre ich schon. Ich höre ab und zu auch mal gerne guten Hip-Hop, die Beastie Boys oder sowas. Mhm. Aber hauptsächlich schon Metal natürlich, ne? Ich höre gerade, dass wir irgendwie, glaube ich, auch ein Foto haben von der Band mit den Masken. Mhm. Ja. Ich kann jetzt überhaupt nichts drauf erkennen, weil mein Monitor ein bisschen weit weg ist, aber ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Sehe ich eine Maske da oder was sehe ich da? Ja, sag mal, das bin ich. Das bist du? Ding ist nämlich, dass ich diese Masken als Hobby auch mache. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist eine Maske, die ich da sehe. Genau. Und du bist hinter der Maske. Dieser Maske treten die Jungs von der Band nach wie vor auf. Genau, also die hatten für jedes Album, was rausgekommen ist, hatten die immer andere Masken gehabt. Oder zum Beispiel der DJ, der hatte unzählige von Gasmasken oder so, ne? Mhm. Haben die Sachen nur auf für Fotosessions oder treten die auf der Bühne auch so auf? Die treten auf der Bühne auch so auf, das ist es ja. Ach so, das heißt, du weißt gar nicht, wie die wirklich aussehen, die Männer. Doch. Also damals war das so, dass die auch bei DVDs oder so sich immer verpixelt haben lassen, aber heutzutage geht das schon gar nicht mehr mit den ganzen Foto-Handys und Fans sind überall. Und da der... Ich habe neulich übrigens Crow auch ohne Maske gesehen. Ach. Ja. Das wäre auch so ein Ding, was ich gerne mal machen würde, aber die ist ein bisschen zu einfach. Da kann man sich bei Masko, als ich diese Panda-Maske kaufen, da hat er die auch selber her und... Ja. So, ja, magst die Musik extrem und bist aber auch extremer Fan. Genau. Wie macht sich das deutlich? Woran sieht man das? Also schon alleine, weil ich den Gitarristen auf meinem Arm tätowiert habe. Mhm. Mittlerweile schon um die 70 bis 80 Masken habe. Mhm. Teilweise gekauft, teilweise selber gemacht. Ich habe auch den einen Gitarristen selber mal getroffen. Mhm. Spiele selber auch Gitarre und habe die Gitarren, die die haben, also diese Signature-Gitarren habe ich auch. Und eigentlich... Ein großer Fan reißt einer Band da auch hinterher. Machst du das auch? Naja, da habe ich die Kohle gar nicht zu. Ja, da kostet eine Karte 50 Euro. Mhm. Und also ein guter Freund von mir, der hat das gemacht. Der war wirklich bei jedem Konzert in Deutschland. Mhm. Und den bin ich auch durch dieses Maskenmachen gekommen. Ne? Weil von dem habe ich mir eine gekauft. Mhm. Und dann sind wir irgendwann so in Kontakt gekommen. Und wie viel Mal hast du sie denn schon live gesehen? Einmal doch bestimmt. Ja, klar, aber leider erst dreimal. Weil die haben auch lange Zeit eine Pause gemacht, weil der Bassist gestorben ist. Mhm. Und mit 2015 war das Album rausgekommen, mhm. 15 waren sie in Deutschland, in Berlin und in Hamburg, mhm. Da habe ich mir jetzt natürlich gleich angeguckt mit meinem Kumpel zusammen. Woher kommen die eigentlich, aus welchem Land? Aus Des Moines, Iowa, aus den USA. Aus den USA. Mhm. Mhm. Wie sehr bestimmt diese Band dein Leben sonst? Also wenn ich richtig scheiße drauf bin, dann höre ich mir die einfach an, kann meinen Frust rausschreien, weil das auch wirklich harte Musik ist. Da möchte ich nicht dein Nachbar sein. Ja, die finden das gar nicht mal so schlimm. Also die waren auch, oder die wollten auch mal auf Konzerten, als ich noch in der Band gespielt habe. Okay. Also die wissen auch, dass ich ein netter Typ bin. So dein Zimmer, hängen da viele Fotos von denen? Hier ist alles voll mit Flaggen, und Postern und Masken. Also ich habe schon gar keinen Platz mehr dafür. Hörst du jeden Tag diese Musik? Jeden Tag nicht, nee. Also das, da hätte ich auch gar keine Lust zu, das wird irgendwann auch noch ein bisschen langweilig, da höre ich mir auch mal was anderes an. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Party bin und so und dann ich zum Beispiel sage, hier könnt ihr mal was anderes anmachen, dann wird gleich Slipknot reingemacht, die wissen gleich, dass ich das hören möchte. Oder es geht dann auch schon wieder so weit, nicht schon wieder Slipknot. Was wäre dein größter Traum? Bezogen auf die Band? Bezogen auf die Band, also das habe ich mir schon das öftere mal so einen Kopf drum gemacht. Ich würde gern mal natürlich mit denen auf der Bühne stehen, weil ich natürlich auch gerne Gitarre spiele oder gespielt habe. Mhm. Aber mir reicht es schon allein, den Gitarristen kennenzulernen, mein großes Vorbild. Und mit denen einfach mal ein paar Sätze zu tauschen. Mit dem anderen hatte ich ja schon hinbekommen. Genau, mit einem hast du ja schon, genau. Ja. Genau. Aber ich meine, solche großen Stars sind das ja gewohnt, dass es auf der ganzen Welt Leute sie anhimmeln und bringt das überhaupt was, wenn man da mal so ein paar Minuten mit so jemandem redet? Der spult doch wahrscheinlich das ab, was er tausendmal schon abgespult hat. Da muss man einfach Sachen fragen, die niemand fragt. Was hast du ihn gefragt? Also, da ich, wie ich schon gesagt habe, selber Musik gemacht habe, habe ich ihn einfach mal gefragt, was er für einen Verstärker bei dem Iowa-Album gibt. Also, wie heißt das Album Iowa? Was er da gespielt hat. Da hat er gesagt, ja, das ist ein Mesa Boogie Top-Teil mit einer Dieselbox. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, er sagt, yeah, sounds like shit. Ja, so eine Sache. Oder ich habe ihn gefragt, was er bei dem einen Song live für einen Effekt auf der Gitarre hat. Also so Spezialfragen, ja, okay, das kann ich verstehen. Dann antworten die auch gerne und das interessiert die auch dann, die Antwort zu geben. Ja, klar. Ja. Hast du eine Freundin im Moment? Nee, gerade nicht mehr. Aber du hattest sicher mal in der letzten Zeit eine. Ja. Wie hat die darauf reagiert, dass du so jack bist auf diese Band? Naja, geht. Da war das noch nicht so extrem wie jetzt. Ach so. Also, das könnte eventuell in Beziehungen auch zu Problemen führen, sowas. Stell dir mal vor, du hast eine Freundin, die steht total auf Helene Fischer oder auf Andreas Gabayé. Kennst du den? Naja, klar. So, dann da will ich mal wissen, wie ihr beide zusammenkommt. Das Lustige von einer Freundin von mir, der Vater hört Metal. Mhm. Also auch so Volbeat oder so Sachen, Metallica. Mhm. Und die Mutter hört Schlager. Mhm. Das ist also ein kompletter Unterschied und das klappt trotzdem. Also warum sollte das nicht klappen? Ja, ja, klar. Wenn man das will, klappt das auch. Und wenn man ein bisschen Verständnis für die andere Musik, für die Musik des Gegenüber hat, dann geht das auch. Ja, genau. Ja, Andi, danke für deinen Anruf und viel Spaß weiter mit deinen Helden, mit deinen Idolen. Klar, danke schön. Alles gut. Ich habe noch eine Frage. Ja? Und zwar, du machst ja diese Talk-Tournee. Ja. Und ist das vielleicht auch geplant, dass es so Richtung Hannover, Braunschweig auch irgendwann gehen wird? Nee, wir werden nur in Nordrhein-Westfalen sein. Wir werden sehr weit oben im Norden sein, an der Grenze zu Niedersachsen, aber nach Niedersachsen gehen wir nicht mehr. Ja. Ja, tut mir leid. Gut. Alles klar. Alles Gute, Andi, ciao. Dankeschön, selber. Tschüss, ciao. So, mein Lieben, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist 1.31 Uhr. Das ist jetzt eine wichtige Zeit, denn ich möchte euch etwas verkünden. Nächste Woche ist ja nun leider am 16. die letzte Sendung Domian. Und da haben wir uns so einige Gedanken gemacht. Und ein Gedanke dreht sich eben auch hier um unseren berühmten weißen Hirsch. Da haben wir überlegt, was machen wir mit dem weißen Hirsch, wenn es diese Sendung nicht mehr gibt. Der Weiße Hirsch ist ein Geschenk von meinem Kollegen Roland Lohr vor vielen, vielen, vielen Jahren und ist ja mittlerweile zu einem Eyecatcher geworden hier in der Sendung. Und wir haben es in der Redaktion besprochen, auch mit Roland besprochen. Wir würden oder möchten gerne diesen Hirsch versteigern. Dieser Hirsch hat Tausende und Tausende von Stunden hier im Fernsehen gestanden und wir möchten den für einen guten Zweck versteigern. Ich glaube, das ist sinnvoller, als wenn er die nächsten Jahre irgendwo bei mir im Bücherregal steht zu Hause. Er soll noch was Gutes bewirken und viel Freude vor allen Dingen ausrichten. Und ab jetzt, ab 1.31 Uhr heute Nacht, läuft die Auktion zugunsten dieses Hirschs. Ihr müsst, wenn ihr ihn haben wollt, dann müsst ihr auf eBay gehen und unter dem Stichwort Auktion Domian Hirsch findet ihr alle Angaben. Die Auktion läuft bis nächste Woche. Und das Geld, was zusammenkommt, das geht an die Palliativstation Universitätsklinik Köln Mildred Scheelhaus. Und ich hoffe, dass sehr viel Geld zusammenkommt, weil ihr wisst, dass ich mit dem Mildred Scheelhaus und der Uniklinik sehr verbunden bin. Dort werden sehr, sehr, sehr beeindruckende Sachen gemacht. Das ist die Stationen für Sterbende, für Menschen, die nicht mehr therapiert werden können. Und es ist so das Beste, was die Medizin im Moment zu bieten hat für schwerstkranke und sterbende Menschen. Und jeder Pfennig und jeder Cent ist sinnvoll, dort zu investieren. Also, eBay, Auktion Domian Hirsch. Ihr könnt ab sofort bieten und ich hoffe, dass sehr viel Geld dabei rumkommt. Ich habe mir überlegt, vielleicht als Zusatz legen wir dann noch den kleinen Schneemann dazu. Der ist ja nicht so berühmt wie der Hirsch, aber könnte man ja auch noch machen. Von dem Erlös übrigens müssen wir wahrscheinlich noch die eBay-Gebühren am Ende bezahlen. Das ist aber noch nicht so ganz klar, aber das sind, glaube ich, 10% oder so etwas. Aber das um der Richtigkeit halber und Korrektheit halber möchte ich das gesagt haben. So, weiter geht's mit unserem Thema. Extreme Neigungen, und wir sind verbunden mit Jupp. Und Jupp ist 77. Guten Morgen. Ja, hallo Domia. Hallo Jupp. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Domian, ich habe mit dir, du hattest mal eine Sendung, extreme Essgewohnheiten, vor 7, 8 Jahren. Ja. Da habe ich mit dir gesprochen. Und da war mein Thema, ich ernähre mich nur von Fleisch. Ja. Ich habe mich nur von Fleisch ernährt und war bei 1,90 Größe. Ja. 170 Kilo. Ja. Und das ist mir dann aber zu viel geworden. Ich war unbeweglich und es war mir alles zu viel, konnte kaum noch laufen. Vielleicht so, rollen wir das mal kurz noch auf. Wie lang hast du nur von Fleisch damals gelebt? Ja, eigentlich vor meinem 14. Lebensjahr fing das an. Also, ich habe Metzger gelernt. Ja. Und da fing das an. Also fast das ganze Leben. Fast das ganze Leben, kann man sagen. Heißt nur von Fleisch, wirklich nur von Fleisch? Also ja, aber nicht nur, aber zu würde ich sagen, 80%. Ja, und wenn du Fleisch gelernt hast, dann... Ja, da war das ja kein Problem, da dran zu kommen, nur Fleisch, auch vom Finanziellen her. Fleisch in allen Variationen? In allen Variationen und relativ fettes Fleisch. Das Fett ist ja ein Geschmacksträger, das hat mir alles sehr gut geschmeckt. Ja. Und so Brot und Kartoffel waren nur Nebensache? Ja, wenig Brot, Kartoffel, habe ich immer gesagt, gehören in den Keller. So. Oder wie man um Dorf bei uns sagte, Kartoffel müssen durch ein Schwein gegangen sein, dann kann man sie essen. Also, okay, das ist ein guter Spruch. Ja. Und wie warst du mit Gemüse und Obst? Sehr wenig. Bah. Also das war nicht dein Ding? Das war eigentlich gar nicht. Bei den Gemüse vielleicht noch, wenn es aber dann mit Schmalz noch richtig schön. Meine Großmutter sagte immer, Gemüse muss glänzen. Ah ja. Dann schmeckt das auch so richtig deftig. Was hast du denn damals zum Beispiel zum Frühstück immer gegessen? Ja, das war dann, Speckbecken, englisch dieses... durchwachsen Speck in die Pfanne und dann so mit 5, 6 Eiern und 300-400 Gramm Speck. Achso, Eier kamen, die waren dabei dann auch noch. Eier waren auch dazu. Die waren auch dabei. Da würde wahrscheinlich jeder Arzt heutzutage die Hände über den Kopf zusammenschlagen und Cholesterin schreien. Ja, ich habe, ja, muss ich dabei sagen, meine Werte waren eigentlich immer in Ordnung. Cholesterinwerte waren immer in Ordnung. Aber du bist richtig übergewichtig geworden dadurch. Ich bin dann richtig bis 170 Kilo, ich mit dir gesprochen habe. Die Sendung war vor 7, 8 Jahren, muss das gewesen sein. So, und jetzt hat sich seitdem etwas verändert? Ja, jetzt ist das Extreme genau ins Gegenteil umgekehrt. Jetzt sag bloß nicht, dass du Vegetarier geworden bist. Ja, nicht unbedingt, aber ich ernähre mich jetzt zu 80% von Salat. Ach, das ist ja verrückt. Ja. Das ist ja verrückt. Das ganze Leben so gelebt und dann im Alter, kann man ja sagen. Ja, seit 14 Monaten. Wie gesagt, das war so schlimm geworden. Was war genau schlimm geworden? Diese Bewegungsfähigkeit, dass ich nur noch mit dem Rollator rumlaufen konnte. Mhm. Und dann hat dann meine Kasse mir eine Reha bewilligt zum Abnehmen und mir andere Essgewohnheiten beizubringen. War das denn schwer für dich, dich umzustellen? Ja, es ist nicht einfach. Aber dann, es ist auch so, man darf eigentlich alles essen, nur nicht so einseitig und im Übermaß. Ja, das alte, wie ich das dann gemacht habe. Die alte Regel. Wie viel wiegst du denn jetzt mittlerweile? Ich habe dann in den 14 Monaten 60 Kilo abgenommen. Boah. Und wiege jetzt 110 Kilo noch. Und wie fühlst du dich? Wesentlich besser. Wesentlich besser. Ich kann ohne Rollator laufen. Ja. Ich gehe um den Block, ich gehe spazieren. Das ist ja erstaunlich. Ja. Und Wie ist das heute, wenn du doch, wenn dir jemand Fleisch vorstellt? Ja, manchmal, da ist es schon schwierig, dem zu entsagen. Ich esse auch jetzt mittlerweile schon mal so eine Hähnchenbrust. Mhm. Oder dann als Aufschnitt morgens so Putenbrust gibt es in Scheiben oder ganz mageren Schinken oder Lackschinken, was so. Okay, da kann man, ist ja auch nichts gegen einzuwenden. Ist gar nichts, nee, wie gesagt, das kann man alles essen. Du hast ja dann früher eben nicht nur Fleisch gegessen, sondern du hast eben Fleisch auch im Übermaß gegessen. Im Übermaß, ja, extrem im Übermaß. Mhm. Deshalb hast du auch so zugelegt. Ja, natürlich. Mhm. Dann kam es dann nicht vor, irgendwann als Rentner, da war noch weniger Bewegung. Mhm. Und dann hat das immer weiter sich zugesetzt, Luftbeschwerden, ich kriegte keine Luft mehr. Aber ich will dir sagen, Jupp, dann hast du auch verdammt Glück gehabt, du hättest auch schwer krank werden können. Ja, davon. Ja, es war immer, weil ich ja nicht krank war, meine Werte stimmten, etwas erhöht war meine Harnsäure immer, kam durch das viele Fett. Natürlich. Aber Cholesterin, Leberwerte, Blutwerte, die waren immer gut. Sind denn die Blutwerte jetzt auch... alles, das ist praktisch geblieben. Das ist toll. Ich war wohl am Anfang so, altes Diabetes geworden, was dann unter Kontrolle, und das ist mittlerweile auch besser geworden durch diese Abnahme. Bist du verheiratet? Ja, da muss, nächstes Jahr 40 Jahre. Hey, da musste deine Frau sich aber arg umstellen beim Kochen, oder? Ja. Ich muss sagen, so die letzte Zeit habe ich immer gekocht. Ach so. Auch vorher schon beruflich bedingt. Als Metzger hat man ja so ein bisschen Ahnung. Und kommt man schon so ans Kochen und ja. Zieht denn? Ja, und wie gesagt, früher, da wurde alles je fetter, je lieber. Mhm. Und heute, wenn meine Frau dann schon mal Appetit hat auf was Fetter, sage ich, dann kannst du dir das machen, ich mache mir meinen Salat. Dann ist die Frau bisweilen fetter als du mittlerweile. Mittlerweile, ja. Ah. Ich finde es erstaunlich, dass sich ein Körper und auch ein Gaumen, die Geschmacksgewohnheiten in deinem Fall, die so eingefahren waren all die Jahre, dass die sich dann doch nochmal verändern können. Finde ich erstaunlich. Ja, es geht alles. Ne? Ich muss mich selber ja auch bewundern. Und auch von der Figur her, ich habe schon jetzt dreimal, musste ich mich neu einkleiden. Ne? Immer bei 20 Kilo weg. Da wurde wieder neue Hosen, neue Hemden, Pullis. Bereust du im Nachhinein, dass du so viele Jahre so viel Fleisch gegessen hast? Ach nee, eigentlich nicht. Ich hab's ja gerne gemacht. Ja, und es ist gut gegangen. Ich hab Glück gehabt dabei, ne? Was isst du denn jetzt so an vegetarischen Sachen besonders gerne? Ja, wie gesagt, sehr viel Gemüse, Blumenkohl koche ich mir ab in so, gibt's so Instantbrühe, so in Brühe koche ich den Blumenkohl, dann hat er etwas mehr Geschmack. Ja. Kartoffeln kommen auch auf den Tisch mittlerweile. Ich tue dann so ein bisschen auch nicht so viele Kohlenhydrate. Also, man muss ja aufpassen. Und, aber gar nichts Süßes mehr. Früher habe ich ja auch noch dann so alles bitte mit Sahne. Achso, das auch nicht mehr. Mache ich gar nicht mehr. Süßes eigentlich gar nicht. Also lecker mehr. Frankfurter Kranz und so ist nicht mehr drin. Nee, nicht mehr. Und wie gesagt, meine Lieblingstochter war immer diese Nusstochter. Ja. Sahne-Nuss. Gar nichts mehr. Aber so eigentlich gar nicht mehr. Ne? Ich habe auch kein Verlangen danach. Sehr gut und sehr konsequent. Ja, muss ich sagen, ich muss mich selber bewundern, dass, aber ich mache auch jetzt wieder, das war auch dann eine Verordnung, in der Reha hat das angefangen mit Sport machen und jetzt so mache ich noch Reha-Sport, nennt das sich, in der Woche, das ist sehr so gut. Altersbedingt, also eine Gruppe, da sind Fleischgesinnte, nee, das ist nicht mehr so wie junge Leute, die dann nur am Boden rumturnen, aber meistens wird das vom Stuhl aus gemacht. Ich glaube, Jupp, dass du durch diese radikale Ernährungsumstellung dir eine ganze Menge Lebensjahre noch rausgeholt hast. Ja, glaube ich auch. Das glaube ich, ja. Obwohl, ich habe mich ja nie krank gefühlt. Nee, aber vielleicht würden wir gar nicht mehr miteinander reden, wenn du es weitergemacht hättest. Das könnte vielleicht sein. Ja, das könnte sein. Insofern freue ich mich sehr, dass du angerufen hast, nochmal nach so vielen Jahren. Ja, und doch, ich freue mich auch, dass ich durchgekommen bin. Ich habe zweimal bei dir versucht anzurufen und bin zweimal durchgekommen. Ja, also wunderbar. Ich freue mich sehr. Und lass es dir weiterhin so gut schmecken, jetzt die neuen Sachen. Genau. Und bleib gesund. Ja, werde ich machen. Du auch. Und alles Gute für deine Zukunft. Dankeschön, Jupp. Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss. Wir sind gerade schon, höre ich, bei 677 Euro für den Hirsch. Das finde ich eine gute Leistung für die kurze Zeit. Also nochmal, wir versteigern diesen Hirsch, der hinter mir steht, der Tausende von Fernsehstunden hier vor einer Kamera gestanden hat, den versteigern wir zugunsten der Palliativstation der Kölner Universitätsklinik, dem Mildred-Scheel-Haus. Ich bin selbst dort aktiv und kann dafür bürgen, dass das Geld sehr gut und gezielt eingesetzt wird. Und ich freue mich, wir freuen uns über jeden Cent, der zusammenkommt. Wie gesagt, die Aktion läuft jetzt eine ganze Woche. Und ich wäre mächtig stolz, wenn wir da eine richtig fette Summe rauskriegen würden. Also die Aktion läuft bei eBay, Stichwort Domian Hirsch. Ich mache euch jetzt jeden Tag darauf aufmerksam. Da könnt ihr schon mit rechnen. So, es geht weiter mit der Sendung. Und der nächste ist der Joachim. Joachim ist 51. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Joachim. Ja, ich hoffe, du erinnerst dich noch an mich. Ich war damals der Mensch mit der Heimorgel. Aber natürlich. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt. Und ich finde es natürlich auch schade, dass es die Sendung bald nicht mehr geben wird. Und Joachim, du warst einer unserer spektakulärsten Anrufer. Ja, wie gesagt, ich habe da auch diese 1Live-Krone. Ich möchte dich übrigens auch zu dem Kreis gratulieren, den du da gewonnen hast. Vielen Dank. Und ich war auch sehr gerührt, dass ausgerechnet, wo das hieß, 25.000 Anrufer, ausgerechnet dieser Anruf da in diesem Trailer vorkam, so ein Auszug daraus. Das hat mich doch irgendwie auch ein bisschen berührt, dass das, also das Thema, und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen so, jetzt so mein Grund, nochmal anzurufen, bevor es dann leider wieder noch nicht mehr gibt, und nochmal Danke zu sagen, da, weil das damals der Anruf bei dir so mein erster Schritt in die Öffentlichkeit war, mit dem Thema Objektophilie und da andere Leute kennenlernen zu wollen, da ich mir gedacht habe, ich kann nicht der Einzige sein, es muss noch andere geben. Ja, damals gab es noch kein Internet oder ganz, ganz marginal nur, man konnte nicht kommunizieren. Genau, das war alles noch so ganz am Anfang. Genau, ich hatte ja dann noch einige Gäste in der Sendung, die objektsexuell orientiert sind. Ich glaube, da gab es auch noch Kontakte zwischen euch dann später. Ja, und zwar, als ich damals angerufen hatte, da war ja eine Woche später, da rief ja dieser Mann da mit dieser Industriesäge an. Das war dann so der allererste, den ich dann auch dank euch und der Vermittlung des Kontaktes so persönlich kennengelernt habe. Ich glaube, wir waren auch die erste Sendung überhaupt in Deutschland oder das erste öffentliche Medium, die dieses Phänomen thematisiert hat. Genau, das war's. Ich weiß noch, ich war damals kurz nach der Sendung zu Gast bei Johannes B. Kerner in der Show und habe von deinem Fall erzählt. Ja. Und das Publikum saß schweigend da, man hätte jede Stecknadel fallen lassen hören können und alle waren völlig erstaunt und baff, dass es sowas gibt. Ja, ich habe das auch immer alles so ein bisschen verfolgt, so gerade so, wenn das so in den Medien dann so langsam aufkam und erstmal so dieses ungläubige Staunen und Lächeln und was ist das jetzt so und ja, auch dann so eben gemerkt hat, dass man da, ich fand das auch immer toll, dass du wie sensibel du das Thema eigentlich dann auch immer so angesprochen hast, ne, mit der Ernsthaftigkeit und ja, weil ich gelernt habe, dass ihr so gestrickt seid, das wirklich sehr ernst meint und dass das ein Teil eurer Identität ist. Ja. Und das gilt es zu respektieren, finde ich. Ja, da habe ich mich auch, dafür möchte ich mich auch nochmal richtig herzlich bedanken und wie ist es denn heute? Welchem Gegenstand bist du heute sehr nah? Ich bin wieder bei Musikinstrument, zwar eins, was viel kleiner ist und besser Hand zu haben ist als damals die Orgel. Nämlich? Ja, ich habe so ein Theremin, habe ich jetzt. Ein was? Ein Theremin. Ein Theremin? Theremin. Was ist das? Das ist eigentlich ein ganz, eigentlich war so die Urform des Synthesizers. Ach so. dass man eigentlich fast berührungslos spielt, dadurch so ein elektromagnetisches Feld. Kennst du vielleicht so aus Science-Fiction-Filmen, so im Hintergrund? Ja. Oder diese berühmte Melodie von Star Trek? Ja. So, oder, und das klingt so ein bisschen wie singende See und so eine Mischung aus einer Frauenstimme. Also, Nun ist das ja viele, viele Jahre her, dass wir gesprochen haben miteinander. Du bist jetzt 51 Jahre alt. Ja. Wie viele Gegenstände gab es, die dir sehr nahe waren seitdem? Ja, das war damals auch, da hatte ich ja auch mal da mit dieser Eisenbahngeschichte war das auch, da waren auch irgendwie so Mediensachen, die sind dann auch völlig gründlich auch mal in die Hose gegangen, so, hat mir auch eine Liebe zerstört, also ist eine Menge eigentlich so passiert an Kontakten, die zustande gekommen sind, auch so Interviews, die ich gemacht habe, auch so, dann kam eine Menge auch so mit so Kunstprojekte gemacht, wir hatten dann sehr nette Fotografen, die eine ganz tolle Fotoserie über uns gemacht hat, so aus dem Raum Bielefeld, die hat also sich auch sehr sensibel mit dem Thema auseinandergesetzt. Das waren also man sagt ja immer von wegen so Objektophilie, Leute, die haben keinen Kontakt zu Menschen. Also ich wenn ich das Thema nicht in die Öffentlichkeit gebracht hätte, ich glaube, ich hätte nie so viele interessante Menschen kennengelernt. Ja, ne? Erstmal die Leute, die es selber betrifft und dann halt auch die vielen Leute, die jetzt so über die Medien halt damit zu tun haben, seien es jetzt Kunststudenten oder seien es Psychologiestudenten, die auch so für eine Doktorarbeit angefragt haben. Ja, oder ja, genau. Also schon eine, auch jetzt dieser neue Gegenstand, in den du verliebt bist oder den du liebst, gibt es da auch eine sexuelle Beziehung zu? Ja, genau. Und das ist auch, wie gesagt, die kann ich im Arm nehmen, kann ich, also Zärtlichkeit ist ja das Wichtigste eigentlich. Ich meine, so das Sexuelle, das, ja, wie gesagt, das ist ja immer so ein Tüpfelchen auf dem I oder eine Komponente. Ich meine, das meiste ist ja halt auch so, dass man eben was hat, da kommt auch, weiß ich, gefühlsmäßig für mich ist da immer was zurück. Kommt da auch was zurück, auch immer über die Musik und so weiter. Mhm. Aber wenn du diesen Gegenstand anfasst, zärtlich anfasst, geht das einher mit einer körperlichen Erregung? Kriegst du eine Erektion dann? Körperliche, ja, das ist aber nicht, ist jetzt ja nicht nur bei jedem Anfassen. Ich meine, das kommt dann halt so nach und nach eben auch, wie das jetzt in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch ist. Ich meine, das ist einfach schön anzufassen, ist jetzt nicht immer mit sexueller Erregung. Man ist ja nicht pausenlos sexuell erregt, oder? Mhm. Das ist einfach so diese Nähe, das zu spüren, wie es sich anfasst. Es hat so ein Holzgehäuse und das fasst sich sehr schön an. Das ist einfach schön, das ist einfach vermittelt ein Gefühl von Geborgenheit und es ist einfach ein Gegenüber und das Schönste ist halt, das auch mit anderen Menschen zu teilen, die dann auch jetzt, ja, wie gesagt, wenn jetzt da also ein Computer oder jemand, der hat was anderes, was er auch im Arm nehmen kann oder weiter und lass mich nochmal, weil diese Fragen stellen mir die Leute auch immer, wenn ich davon erzähle. Ja. Nochmal, wenn du gestattest, nochmal zum Thema Sexualität möchte ich kommen. Wenn es denn zu einer sexuellen Handlung deinerseits kommt, das heißt, wenn du onanierst, wie machst du das mit diesem Gegenstand? Ja, das ist ja kein Onanieren, das ist ja für mich eine Partnerschaft. Ja, das ist einfach auch durch eine körperliche Nähe, körperliche Berührung, ganz einfach. Also du berührst, reibst dich dann an dem Gegenstand? Ja, wie gesagt, das ist einfach, ja, ich allein schon, dass ich es am Arm halten kann und am zusammen Körper mit ins Bett nehmen kann und alles andere ergibt sich dann halt, ne, und Zärtlichkeit. Jetzt nochmal eine ganz grundsätzliche Frage, Joachim. Wenn jetzt jemand das zu, und es gibt immer wieder natürlich Situationen, wo Leute das zum allerersten Mal hören. Ja. Kannst du das erklären, dass manche Menschen, so zum Beispiel du, so gestrickt sind? Woher das kommt? Was ist das? Woher kommt das? Also ich denke mal, es gibt da so unterschiedliche, einer glaubt dies, einer glaubt das. Also ich persönlich denke schon, dass zum einen man schon irgendeine Veranlagung dazu hat. Genau, ich denke mal, dass man da schon irgendwie genau ist, wenn man jetzt homosexuell ist oder heterosexuell, dass da irgendeine Veranlagung einfach da ist. Und es ist jetzt ich meine, es gibt da keine gesicherten Erkenntnisse drüber, aber ich denke mal, das ist einfach da und ich kenne es halt nicht anders. Vielleicht sollte man auch gar nicht darüber groß nachdenken. Finde ich auch. Ich finde es auch schon provokant, wenn man fragt, warum ist ein Mensch schwul? Er ist schwul und basta. Und du bist halt objektorientiert und damit basta. Eben, genau, so sehe ich das ja, auch. Ja, so soll man sehen. Ich meine, wir haben ein großes Forum, da wird auch über verschiedene Theorien und Ansätze gehabt. Ist auch interessant, welche unterschiedlichen Ansätze da so vorhanden sind und jeder sieht das anders, andere sehen es ähnlich oder genauso. Mhm. Und das ist auch, macht es halt auch aus, ne? Und ich finde auch, dass man nicht alles bis ins Kleinste zu erforschen, zu reden muss. Es gibt immer, finde ich, eine Menge Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht bis ins Letzte zerreden muss. Genau. ganz genau. Die einfach auch so ein bisschen Mystik und Geheimnis behalten sollen. Und das ist eigentlich nicht anders wie in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Auch warum findet man jemanden so toll? Warum ist man empfänglich für ein Charisma? Das ist eigentlich vergleichbar. Mensch Joachim, ich freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast. Ja. Ich freue mich wirklich sehr und wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, und danke. Viel Liebe und viele schöne erotische Momente mit den Dingen, die du magst. Ich habe noch eine kleine Herzensangelegenheit. Mhm. Also ich möchte jetzt keine Werbung für irgendwas machen. Wir hatten uns ja, glaube ich, letztes Jahr da in der Zechikal auch gesehen. Da erinnere ich mich auch sehr gerne dran. Mhm. Da war ja auch die Dame, die mit dem Computer da noch, die... Genau. Valentina. Ja. Und wir dachten, ich bin halt auch eben Künstler und schreibe halt auch. Und ich habe halt auch so über diese ganze Entwicklungsgeschichte, wie sich das alles so auch mit deinem Anruf begonnen hat, so, und dein berühmtes Zitat, das ist wohl das strengste, verrückteste, was ich je gehört habe, dieses Zitat alleine, so, dass, ob ich dir das einfach mal schicken kann und auch jetzt vielleicht auch, wenn die Sendung vorbei ist, dass man da in Kontakt oder dass ich das einfach mal über E-Mail da mal zuschicken kann, was du darüber denkst einfach. Ja, das mach mal, natürlich. Deswegen, ich möchte da einfach geht's nur darum halt. Natürlich, das kannst du gerne machen, Joachim. Oh ja, da finde ich toll. Da wünsche ich alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen uns vielleicht doch noch bei irgendeinem Event oder irgendeiner Lesung oder was auch immer. Ganz genau, wir hoffen, wir drücken mal die Daumen. Ja. Alles Gute. Ich wünsche ich dir auf jeden Fall auch und alles Gute für die Zukunft und was da noch so kommt. Genau. Ja. Lieber Jan. Vielen Dank nochmal, dass ich nochmal mit dir sprechen konnte. Tschüss. Ciao. Tschüss. Und hier ist der Marc und der Marc ist 27. Guten Morgen, Marc. Hallo, Herr Domian. Hallo, Herr Marc. Hör mal, ich freue mich erstmal, dass ich es geschafft habe, durchzukommen. Ich gucke deine Sendung sehr gerne. Das freut mich sehr, Marc. Genau, also worum geht's bei mir persönlich? Und zwar habe ich eine sexuelle Neigung. Ich bestelle mir gerne getragene Höschen im Internet. Von Frauen? Von Frauen, richtig. Ja. Und das hat angefangen vor circa einem Jahr, da ich das einfach mal spontan im Internet gelesen, in einem Artikel. Und habe es dann einfach mal gegoogelt und mir einfach mal auf eBay Kleinanzeigen, man mag es kaum glauben, dort gibt es Frauen, die ihre getragenen Höschen verkaufen, mal eine probeweise bestellt. Gibt es sogar bei eBay? Sogar bei eBay Kleinanzeigen. Das wundert mich auch, ja. Ich war sehr erstaunt, dass das irgendwie nicht gesperrt wurde oder so. Mhm. Und auch wirklich mit Fotos von Frauen, also... Ja, was kostet denn so ein getragenes Höschen? Ja, das ist wirklich unterschiedlich. Also damals haben die 20, 30 Euro gekostet. Das kann aber auch mittlerweile, zahle ich auch bis zu über 100 Euro. Boah. Das kommt aber auch daher, dass ich die Tragezeit selber bestimmen kann. Ja, aber da fängt es doch schon an. Woher weißt du, dass du da nicht belogen und betrogen wirst? Das merkt man. Also man merkt da wirklich einen Unterschied dazu, ob das jetzt ein Tag oder gar nicht. Echt, das wirklich, merkt man? Oder das merkt man, also das riecht man. Ja. Mir geht es primär um den Geruch. Ja. Und du wirst die wahrscheinlich dann irgendwie in Plastiktüten eingeschweißt oder wie kriegst du die? Richtig, die werden in diesen Brottüten, die man oben so zumachen kann, verpackt, kommen die dann zu mir. Und dann packe ich die aus und schon alleine, man kennt das vielleicht, wenn man so eine Packung, ja, Haribo oder so öffnen, wenn ich das dann aufmache, der Geruch, der mir da entgegenschießt, da geht schon los bei mir, wirklich. Ist das ein Geruch, den eher Leute, die nicht so gestrickt sind wie du, als eklig empfinden würden? Das kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. Es hat auch Spuren von Urin sicherlich, oder? Ja, das ist korrekt. Also Urinspuren riecht man auch heraus. Mhm. Ich meine, jetzt mit der Zeit habe ich natürlich viel gerochen, kann man so sagen. Ich bin dann auch mit der Zeit habe ich dann mir auch überlegt, wie kann ich das noch anders irgendwie aufnehmen, diesen Geruch. Ja. Mir hat es dann nicht mehr gereicht, daran zu riechen. Ich ziehe die auch immer ganz gerne an. Davon bin ich ausgegangen, dass du, wenn du die bekommst, erst dann schnupperst und dann wahrscheinlich anziehst. Ja. Richtig, und dann habe ich mir auch mal einen Tee daraus gekocht. Jetzt wird's krass. Ja, also ich habe dieses Höschen in meinen Wasserkocher getan. Und habe dann da das Höschen sozusagen aufgekocht. das erzählst du uns am Ende der Sendung. Damit gehen wir jetzt schlafen. Mann, oh Mann. Wie, du hast das Höschen aufgekocht und dann hast du es getrunken? Ich habe den an dem Wasserdampf gerochen. Ich habe den Tee getrunken und mich sogar damit auch eingerieben. Und hat dir das geschmeckt? Das hat, ja, geschmeckt hat es nicht, aber hat mich doch auf eine gewisse Art befriedigt. Die Magie des Höschens hat's ausgemacht. Richtig, richtig. Und ja. Du konntest dir nichts holen, weil du es ja aufgekocht hast, da waren ja alle Pilze und was da alles drin ist, war ja weg. Ja gut, also von Pilzen gehe ich da in der Regel nicht aus. Irgendwelchen Viren oder irgendwelchen Bakterien oder so, das war alles weg. Ja. Schnelle Frage noch, Marc, bist du solo? Ich bin solo, ja. Und wie viele Höschen hast du schon? Also ich entsorge die dann eigentlich immer, ich sammle die jetzt nicht. Ach so, ich dachte, du würdest sie aufbewahren. Nee, ich bewahre die nicht auf, denn dann denke ich, geht auch irgendwann der Reiz davon vor. Also mir geht es ja nicht um die Höschen selber, so, sondern wirklich eigentlich nur um den Geruch. Und den Moment, wenn du sie aufmachst. Und um den, richtig, genau, und auch, dass ich sie dann anziehe, aber ich brauche dann auch relativ schnell was Neues. Ich verstehe. Marc, ja. Ich muss leider Schluss machen, die Sendung ist vorbei. Danke, dass du deine Sache noch erzählt hast. Alles Gute wünsche ich dir. In der Technik, Dennis Eickmeier. Morgen sind wir wieder da. Ein Uhr Radio ist live, ein Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin, mach's gut. Bye, bye. Ciao.